Wir haben dich nicht gut gekannt, verlachten deine Macht. Mit Gedanken voll vom Erdentand, viel Schmerz wird dir gemacht. Vielleicht sahen wir es als ein Spiel, die Ehrfurcht war versiegt. Durch Gedanken, Worte, Taten viel, wir haben dich betrübt. Herr, vergib uns durch die Tat am Kreuz, schenk von oben Ströme der Liebe, Herr. Komm, zerbrich unser Herz durch die Gnade so reich und tröste uns für diesen Kampf. Wenn wir dienten, hat man uns gesehen, nicht den, der es verdient. Unsere Worte kränken uns, vergehen, der Feind hat uns besiegt. Deine Liebe hat uns frei gemacht, der Dank dafür bleibt aus. Deine Gegenwart ist uns gefolgt, wir dienten schon voraus. Herr, vergib uns durch die Tat am Kreuz, schenk von oben Ströme der Liebe, Herr. Komm, zerbrich unser Herz durch die Gnade so reich und tröste uns für diesen Kampf.